ist UFM. 20 Jahre Club Night. 20 Jahre Club Night. 20 Jahre Club Night und ihr hört bei uns im Jubelmonat in den Rewind Specials ein paar kultige alte Mitschnitte. Heute wohl den maßgeblichsten überhaupt. Die Mutter aller DJ-Mixe in der Club Night ging am 5. Mai 1990 in der damaligen HR3 Club Night on Air. Damals spielte der Dorian Gray Resident Thorsten Fenslau das erste Club Night Set. Damals waren House, Techno oder Elektro noch nicht so stark voneinander abgegrenzt. Damals, da war es einfach neu und unglaublich fresh, stundenlang elektronische Sounds im DJ-Mix ins Radio zu bringen. Wir tun's noch einmal, sagen Rest in Peace Thorsten Fenslau und wünschen euch einen ganz besonderen Spaß mit diesem Oldschool-Set. Uno, dos, tres, dos, cuatro. system. Hey, you. Hey, you. Don't be silly. Put the condom on your way. Chicks insane, you're lost my game. Hey, transporting chicks insane. You're lost, my game. Hey, transporting chicks insane. You're lost, my game. Hey. You know what it is? I'm just kidding. Wir unterbrechen das Programm für die folgende Meldung. Thorsten Fenzlau hat das Foyer des Hessischen Rundfunks erreicht. Come on! FM Club Night. Euer Soundtrack durch die Samstagnacht. 20 Jahre Club Night und ihr hört für die meisten jungen Ohren ungewöhnliche Klänge. Das ist das Set aus der ersten Club Night ever. Thorsten Fenslau in the Mix. Mit einer verrückten elektronischen Klangreise, die auch heute noch eine wahnsinnige Zeitreise ist. Viel Spaß mit diesem Stückchen Kult. Bleibt im Groove.

HR3 Club Night. Mit Thorsten Fenzlau. Aus dem Dorian Gray. System. I never seen a man so broken up. Ripped apart. I remember I've seen the horrors. Things that you call horror. It's impossible to describe to those who do not know what horror means. Cause horror. Horror has a face. I remember. It seems 1,000 years ago. On a mission from God. We arrived in land, greatest grass, angels of mercy, they told us. But once the killing machine of the US Marines went into action, I realized we were the horsemen of the apocalypse. I realized that horror. Horror has a face. I remember we came to a Viet Cong village. No promises for victory. There was fear in my mind. It felt like the end of the line. Sons of the bitches of Delta Squad searched and destroyed. They had slaughtered every man and boy. Every woman and child. Left no prisoners. Horror has a face. I remember I cried. I wept. I wanted to rip my heart out. What's the use of fighting ghosts? War is immoral. Getting orders but no answers. War is the true legacy of democracy. And I knew that horror. Horror has a face. I realized that men with moral are able to use their primordial instinct to kill without feeling, without passion, without judgment. Because it's judgment that defeats us. Judgment. Okay. UFM. UFM. 20 Jahre Club Night. 20 Jahre Club Night. Club Night. Alexander Abraham von Klangwerk. Wir unterbrechen das Programm für die folgende Meldung. Die Kybernauten haben Melbourne verlassen. Niemand weiß, was die Zukunft bringt. Südamerikas überschwemmt. Niemand weiß, was die Zukunft bringt. Niemand weiß, was die Zukunft bringt. Niemand weiß, was die Zukunft bringt. Niemand weiß, was die Zukunft bringt. Achtung, hier spricht Alexander Abraham von Klangwerk. über Radio Norddeich gemeldet. Das Brandenburger Tor in Berlin wurde von einem abgeschossenen Satelliten zertrümmert. In allen Sprachen der Welt fand man die Inschrift: Niemand weiß, was die Zukunft bringt. Amerikanische Bomber des Typs B-52 und B-1 sowie sowjetische Kampfflugzeuge des Typs MiG-23 sind soeben aufgestiegen, um offenbar einen nuklearen Gegenschlag vorzubereiten. Weiterhin zu melden. Niemand weiß, was die Zukunft bringt. 20 Jahre Club Night. 20 Jahre Club Night. 20 Jahre Club Night und ihr hört das allererste Club Night Set, das je on air ging, mit einem Resident aus einer der kultigen Frankfurter Diskotheken der 80er und 90er, nämlich dem Dorian Gray an den Decks hier im Mix, Kult-DJ Thorsten Fenslau. Der verstarb leider Mitte der 90er schon, hinterließ aber mit dieser wie mit seinen weiteren Club Nights immer unauslöschbare Eindrücke. Elektronische Tanzmusik im besonders bunten Mix aus den Gründerzeiten der Sounds selber und aus den Gründerzeiten bzw. der allerersten Club Night Nacht im Hessischen Rundfunk. Besides, all the sons and daughters already know how that feels. stehe zwischen Männern, die mir unbekannt sind, in einem alten Fahrstuhl mit während des Aufstiegs klapperndem Metallgestänge. Ich bin gekleidet wie ein Angestellter oder wie ein Arbeiter am Feiertag. Ich habe mir sogar einen Schlips umgebunden, der Kragen scheuert am Hals, ich schwitze. Wenn ich den Kopf bewege, schnürt mir der Kragen den Hals ein. Ich stehe zwischen Männern, die mir unbekannt sind. Ich habe einen Termin beim Chef. In einem alten Fahrstuhl. In Gedanken nenne ich ihn Nummer 1. Sein Büro ist in der vierten Etage. Oder war es die 20. Kaum denke ich darüber nach, schon bin ich nicht mehr sicher. Die Nachricht von meinem Termin beim Chef, den ich in Gedanken Nummer 1 nenne, hat mich im Kellergeschoss erreicht, einem ausgedehnten Areal mit leeren Betonkammern und Hinweisschildern für den Bombenschutz. Ich nehme an, es geht um einen Auftrag, der mir erteilt wird.

boy. Boy? True to the boy. You know the one, the eight tough like boy. Stepping in a step, keeping with the cap, kept making an appearance with a naughty headset. Moving to you lose, cause the plug's too singing. Peace to the negative nods, to make their weighing, way out of order. If you know your betters, you're better than your order. Wave the mighty peace sign higher than a kite. If you feeling sick, it's alright, it's even night. Don't go ghosty, don't dig in no potholes. Cause if you do, we call it Mars Patrol. It's no difference from the verbal last heard. Kayumbo is the ruler that's bond to the word. Moving more to deep feet, rocking with the knee deep. Love is gonna leave you with a tweet, tweet. Dipped in chocolate, served with lots of Twizzlers and honey. Dumb, yum, yummy lyrics, I'm floating, it's good for the tummy. Tip the waiter, now proceed to the floor. Selling much records like a pit mover. Excuse me, Monty Pop wins, cause I'm the A to the plus W-O-N. Brother Pete, get live for this tribe, and let's ride down the highway of vibe. Pushing that facade with the soul says please, cause backwards that's rap, and we don't eat cheese. Just think it's this, need to get my meaning. The picture is the key to the casual meaning. Polaroid gets the fact, and you'll know. Soul is moving on up like a Jefferson show. Just like the rest of the family, baby. Guilty of no crime, they were the best years of our lives. 20 Jahre Club Night und ihr hört bei uns im Jubiläumsmonat Rewind Specials mit alten Mitschnitten. Heute senden wir für euch den allerersten DJ-Mix der Club Night vom 5. Mai 1990. Aufgespielt und aufgetischt und aufgelegt von Dorian Gray Resident Thorsten Fenslau. In the Mix mit Elektro, Hip-House, Early Techno, Electronic Body Music, Synthie-Pop und was man sonst damals noch so vermischen konnte, in einer Zeit, als eine Radioshow für elektronische Sounds ein absolutes Novum war. Viel Spaß damit, viel Spaß mit der Club Night auf die nächsten Jahre. Bleibt im Groove. Time keeps on slipping.

Circle.